schützen, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und fawwadtu amri ilayk, das bedeutet, ich überlasse meine Angelegenheiten deiner Obhut. Ich überlasse, sozusagen, ich vertraue auf dich, O Allah subhanahu wa ta'ala. Ich vertraue auf dich. Das barakallahu fikum hier. Es gibt in diesem Hadith paar erstmal Sachen, die für uns Sunnan sind. Erstens, wenn du dich schlafen legen willst, dann mach Wudu. Beliebt. Empfehlenswert. Das ist keine Pflicht. Empfehlenswert und keine Pflicht. Zweitens, es gibt auch andere Bittgebete, was man sagen kann, bevor man schläft. Aber mach dieses nicht als letztes. Drittens, wenn du dich legst, dann lege dich auf deiner rechten Seite. Auf deiner rechten Seite. Es ist besser auch für dein Herz und es ist besser für dein, sozusagen, wenn du munter wirst, dann bist du stärker, wenn du auf der rechten Seite dich legst. Es gibt natürlich andere Bittgebete, wie zum Beispiel, dass man 33 Mal Subhanallah sagt, 33 Mal Alhamdulillah und 34 Mal Allahu Akbar, bevor man schläft. Dass man die Hände zusammen macht, dann pustet man dreimal und dann liest man Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas und dann mit den Händen über den Körper streichen. Du machst es dreimal so. Dann lesen, dann streichen, dann nochmal lesen, streichen, das machst du dreimal. Es gibt auch andere Bittgebete, aber das Letzte, was du machen solltest, wäre das. Und schöne Sache ist in diesem Hadith, Al-Bara, als er das vom Propheten gehört hat, der wollte das wieder lernen, richtig lernen, der wollte das wiedergeben. Der sagte dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, habe ich das richtig verstanden? Wenn ich mich schlafen legen will, dann sage ich, Allahumma aslamtu nafsi ilayk, wa wajjahtu wajhi ilayk, wa fawwadtu amri ilayk, wa alja'tu dhahri ilayk, raghbatan wa rahbatan ilayk. Dann sagte, wa bi rasulika alladhi arsalt. Der hat ein Wort geändert. Der Prophet sagte ihm, sag nicht bi rasulika, sag bi nabiyika. Die Gelehrten sagen, das ist auch ein Beweis, dass man die Hadithe so wiedergeben sollte, wie sie richtig bedeuten. Ja, man sagt ja, Nabi und Rasul, das ist das Gleiche. Ja, von der Bedeutung her, wenn man Rasul sagt, dann ist er auch Prophet. Aber Rasul, das wird Gesandter, kann Engel sein, kann Mensch sein. Wen wird hier gemeint? Deshalb, als der Prophet sagte, بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, mit deinem Propheten, ich glaube an deinen Propheten, den du gesandt hast, dann hat er beides, Gesandter und Prophet dabei. Deshalb sollte man die Hadithe vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch richtig lernen. Und wenn man diese Hadithe in Bedeutung, wiedergeben will, dann sollte man die richtige Bedeutung wiedergeben. Und nicht, dass man ein Wort sozusagen wechselt oder anders sagt, aber die Bedeutung ist dann nicht richtig. Für uns aus diesem Hadith ist wichtig, weil wir über Gottes Vertrauen sprechen, hier, ich überlasse meine Angelegenheiten deiner Obhut. Und dann, es gibt keine Zuflucht und keine Rettung außer bei dir. Das heißt, barakallahu fikum, man sollte immer auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Und man sollte wissen, alle Angelegenheiten, die kommen, du kannst nichts tun, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das nicht will. Deshalb, du musst dein Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala setzen, wenn du auch schläfst, wenn du auch was machst. Und wenn du aufwachst, auch du sollst wissen, du kannst nicht von Allah subhanahu wa ta'ala fliehen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas bestimmen hat, dann bestimmt hat, dann wird das passieren, egal was du machst. Deshalb, ergebe dich und du sollst die Hingabe zu Allah subhanahu wa ta'ala haben und dieses mit Gebet sollte man lernen. Wa an Abi Bakr as-Siddiq عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ هذه القصة كانت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، فهاجر عليه الصلاة والسلام على رأس 13 سنة من مبعثه، هاجر من مكة إلى المدينة ولم يصحبه إلا أبو بكر والدليل عبد الله بن أريق والخادم الذي كان معهم عامر بن فهيرة. ولما سمع المشركون بخروجه من مكة جعلوا لمن جاء به 100 بعير ولمن جاء بأبي بكر 100 بعير، وصار الناس يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الأودية والمغارات. فوصلوا إلى غار ثور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في غار ثور 3 ليالي، يعني اختبأوا حتى يخف عليهم الطب. فأتى الكفار، فأبو بكر يراهم أمامه، يقول له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، لأننا في الغار تحته، يعني الغار موجود هم تحته، لا أحد إذا نظر هكذا يشوفه. سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا، لا تخاف. وقال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني هل يقدر عليهما أحد إذا نصرك الله وإذا كان الله معك؟ هذه صفة المعية، صفة المعية، أي أن الله سبحانه وتعالى معهما. والجواب: لا أحد يقدر، لأنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع، ولا مذل لمن أعز، ولا معز لمن أذل. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذا كمال التوكل على الله. صور الكفار أمامك. يا أخو، حدثني أحد الأخوة قال هو كان يقوم الليل كثيرا، قال: فمرة أتوه السلطات ليقبضوا عليه، قال: فما وجد مكان، ما وجد إلا أنه دخل في الخزانة تبع الثياب. قال: فلما دخل خزانة الثياب، قال: فأتوا ويفتشوا البيت، فوصلوا إلى خزانة الثياب، قال: ففتحها هكذا، فنظر إلي، فأنا غمضت عيوني. قال الأخ: خلاص يعني. فنظر هذا الشاب هكذا، فقال: ما في أحد، وسكر. وهو موجود. سبحان الله. فإما أن يكون هذا الرجل فيه خير فوجده تركه، أو الله أعلم أن الله أعماه في تلك اللحظة. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة أخذ تراب وقال: شاهت الوجوه، ورمى بالتراب، فأعماهم الله جميعا. وهنا، هنا في هذه القصة توكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى حجب أبصار المشركين عنه وعن أبي بكر رضوان الله عليه. وفيه كذلك دليل على أن قصة هذه العنكبوت والحمامة والبيضة وكذا كلها لا دليل عليها، لا دليل عليها، ولم تصح مثل هذه القصص. فيلم الرسالة الله. يا أخوة، الله منع المشركين من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضوان الله عليها، رضوان الله عليهما، وليس الحمامة والعنكبوت. فانتبهوا لهذا يا رعاكم الله. ولكن انظروا بارك الله فيكم شدة توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، قال ما ظنك باثنين، طبيعي لأنه ما في، النبي صلى الله عليه وسلم وعده الله بأن يعصمه، بأن يعصمه عفوا من الناس، والله يعصمك من الناس. عن فن أبي بكر رضوان الله عليه، أبو بكر الصديق زين متى إير أبو بكر زين متى und sein Vater، die waren alle Muslime. Die Mutter und der Vater von Abu Bakr haben den Islam angenommen. Und Abu Bakr und seine Frau haben den Islam angenommen. Und seine Familie haben alle den Islam angenommen. Manche haben später den Islam angenommen, aber sie haben den Islam alle angenommen. Subhanallah. Und das ist sozusagen eine Ehre für As-Siddiq, für Abu Bakr. Der Abu Bakr sagte: Ich sah die Füße der Götzenanbeter, die den Propheten und mich auf der Auswanderung Hijra verfolgten, oberhalb von uns, als wir in der Höhle, waren. Da sagte ich: O Gesandt Allah, wenn einer von ihnen bei seinen Füßen hinunter sehen würde, würde er uns sehen. Daraufhin sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Was würdest du, Abu Bakr, über zwei denken? Bei der dritte ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind zwei Leute und der dritte ist Allah subhanahu wa ta'ala. Was denkst du von diesen ma dhannuka bi ithnayn? Was denkst du von zwei Leuten? Allah ist der dritte mit ihnen sozusagen. Das ist bei Bukhari Muslim. Das war barakallahu fikum. Wir wissen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zum Islam aufgerufen in Mekka. Und sallallahu alaihi wasallam, er wollte, dass die Leute den Islam annehmen, aber die Leute wollten das nicht. Und sie haben versucht, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu töten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Mekka verlassen und er ist nach Medina ausgewandert. Bei dieser Auswanderung hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Abu Bakr gehabt und die haben einen Diener gehabt und die haben einen, der ihnen den Weg gezeigt hat. Das war diese Sache war so. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam raus von Mekka kam, da haben die Kuffar gesagt: Wer uns den Propheten holt, bekommt von uns 100 Kamele. Und wer Abu Bakr holt, bekommt auch 100 Kamele. Und die Reiter haben angefangen, in jeder Ecke zu suchen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr, sie gingen erstmal in eine Berghöhle. Diese Berghöhle hieß Ghar Thawr Berghöhle. Und die sind drei Nächte dort geblieben, damit die Leute sozusagen erstmal nachlassen bei der Suche nach ihnen. Als sie dort waren, dann kamen die Götzendiener. Und Abu Bakr sieht ihre Füße und er sieht sie vor ihm. Der sagt ihm: O Prophet, schau mal, wenn jemand nur nach unten guckt, dann wird er uns sehen. Der Prophet sagt ihm: Sei nicht traurig und hab keine Angst, Allah ist mit uns. Und der Prophet Muhammad sagte ihm: Abu Bakr, was denkst du von zwei Leuten? Allah ist der Dritte mit ihnen. Was denkst du? Allah unterstützt uns, hilft uns. Allah subhanahu wa ta'ala ist mit uns und er beschützt uns. Mach dir keine Sorgen. Und das ist, barakallahu fikum, die Vollkommenheit in Tawakkul. In Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und so sollten wir eigentlich sein. Das bedeutet, wenn dir auch etwas Schlechtes widerfährt in diesem Moment, dann sei sicher, Allah subhanahu wa ta'ala will mit dir Gutes. Und so sollte der Muslim sein. Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht. Deshalb, die Frage ist: Was denkst du, Abu Bakr? Die Antwort: Ja, keiner kann ihnen was Schlechtes tun. Und Allah wird sie schützen, weil Allah mit ihnen ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sie sozusagen unterstützen, dass sie ihre Mission zu Ende führen. Und in diesem Hadith gibt es den Beweis, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf seinen Herrn so vertraut hat, dass er überhaupt keinen Zweifel gehabt hat. Es gibt in manchen Büchern, dass man erzählt hat, ja, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr in dieser Berghöhle waren, dann kam eine Taube und die hat ihr Nest dort gebaut und die Spinne hat Spinnennest gebaut. Das ist alles, Barakallahu fikum, nicht authentisch. Nicht authentisch, aufpassen. Allah hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam geschützt und die Leute, die könnten das nicht sehen, weil Allah subhanahu wa ta'ala sie verblendet hat. Und das war nicht nur in dieser Geschichte. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er rausging, er hat ein bisschen Boden genommen und er hat das geworfen, Erde, in Richtung ihrer Gesichter. Der hat gesagt, Shahat al-Wujuh. Das bedeutet, dass sie nicht mehr sehen. Und ist der Prophet zwischen ihnen gelaufen und keiner hat ihn gesehen, obwohl sie einander miteinander sprechen. Einmal, zweimal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde immer angegriffen von der Frau von seinem Onkel Abu Lahab, von Jamil. Kam jemand einen Stein und sie wollte den Propheten mit Stein werfen. Die kommt und der Prophet ist neben Abu Bakr, neben ihm. Sie sagt ihm, wo ist Muzammam? Die hat nicht Muhammad gesagt, die hat Muzammam gesagt. Und Abu Bakr guckt, Subhanallah, der Prophet ist neben mir. Die sieht ihn aber nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie in diesem Moment nicht sehen lassen. Subhanallah. Deshalb, Barakallahu fikum, wir müssen davon ausgehen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns schützen will, dann werden wir geschützt. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns etwas Gutes widerfahren lassen will, dann werden wir das bekommen. Und wenn er uns etwas Schlechtes widerfahren kommen lassen will, dann, Barakallahu fikum, wird das uns geschehen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala unser Gott, unser Herr und wir vertrauen auf ihn subhanahu wa ta'ala. Ich habe auch den Brüdern erzählt, ein Bruder hat mir erzählt, dass dieser Bruder zu Hause war und Geheimdienst kamen und sie wollten ihn festnehmen. Der sagt, bei Allah, ich war zu Hause und ich habe gesucht einen Platz, dass ich mich verstecke. Ich habe mich im Kleiderschrank versteckt. Dann kam der Polizist und der hat aufgemacht und die anderen fragen ihn, ist er dort? Der hat mich so angeschaut, ich habe meine Augen zugemacht. Der hat den Schrank zugemacht, der hat gesagt, niemand ist da. Es gibt zwei Sachen hier. Entweder, dass dieser Mann gut war, das wird der Polizist war gut und der wollte ihn nicht festnehmen, weil das in einem arabischen Land war. Oder wirklich, der könnte ihn nicht sehen. So hat Allah diese Person geschützt. Wallahu a'lam. Aber, barakallahu fikum, die Sache ist so, wir müssen auf Allah vertrauen und wir müssen davon ausgehen. Wenn Allah das will, dann geschieht. Wenn das befohlen hat, dann geschieht, was er befohlen hat, subhanahu wa ta'ala. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ein Versprechen von Allah bekommen, dass die Leute ihm nichts tun können. Die können ihn nicht töten, bis er seine Botschaft zu Ende bringt. Und das war so. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wa an Umm al-Mu'minin, Umm Salama, wa smuha Hindu, bintu Abi Umayya, Hudhayfata al-Makhzumiyya, radiyallahu عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أجهل أو يجهل علي وفي رواية طبعا لا عفوا في هذه الرواية عفوا بارك الله فيكم الشاهد بسم الله توكلت على الله فهذا دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا خرج من بيته أن يقول هذا الذكر الذي منه التوكل على الله والاعتصام بالله سبحانه وتعالى ذاك يقول هذا الدعاء أضل أي في نفسي أضل أنه أحد يضلني أزل هو الخطأ وزل أحد يتوصل بي لفعل الخطأ. أظلم أي أظلم غيري، أظلم يظلمني غيري، أجهل يعني أسفه، أو يجهل علي أنه أحد سفيه يعتدي على علي، أو أنا أعتدي على أحد. فهذا الذكر ينبغي أن يقول الإنسان، والشاهد منه بارك الله فيكم هو بسم الله توكلت على الله. يعني أنت كل حياتك يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى، وأن تتوكل على الله سبحانه وتعالى في عملك، في قولك، في فعلك، في أي مسألة. تذكر دائما أن متوكل الله، ولكن تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب، وليس فقط بارك الله فيكم هكذا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث 84 عن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وفي رواية عند أبي داود: يعني الشيطان لشيطان آخر، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ يعني الشيطان يجي إلى عنده ويقول له ابعد ابعد، ما استطيع تفعل له شيئا. هدي أي هداه الله، كفي أي كافيه الله سبحانه وتعالى، ما استطيع أحد يفعل له شيء، وقي أي الله حاميه، هو على ما يعني هداه الله أرشده الله ووقاه الله وكفاه الله حسبه الله. فكيف تستطيع أن توسوس، أو كيف تستطيع أن تضل مثل هذا الإنسان؟ والشاهد بسم الله توكلت على الله، توكلت على الله، نفس الشيء بسم الله توكلت على الله. بارك الله فيكم. حديث دراين أختي دراين أختي ونفين أختي بامية باي أويس دراين أختي ودراين أختي أم سلمة رضي الله عليها sagte, dass der Prophet Muhammad sallam sagte beim Verlassen oder pflegte beim Verlassen des Hauses zu sagen: Im Namen Allahs, auf Allah vertraue ich. O Allah, ich nehme Zuflucht bei dir davor, mich zu verirren oder in die Irre geführt zu werden, einen Fehler zu begehen oder zu Fehlern verleitet zu werden, jemandem Unrecht zuzufügen oder Unrecht zugefügt zu bekommen, mich töricht zu benehmen oder töricht behandelt zu werden. Von Torheit. Töricht, das wird von Torheit. Sagt man, wenn man von zu Hause rauskommt. Und für uns ist wichtig hier das Wort Bismillah, im Namen Allahs, auf Allah vertraue ich. Weil wir sprechen über Gottes Vertrauen. Das bedeutet, aus diesem Hadith sollst du etwas verstehen. Dein Leben muss für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Du musst immer auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Du musst immer diesen Glauben im Herzen verinnerlichen. Ich muss auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen, weil Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen mich genügt. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala mir gibt, und weil Allah subhanahu wa ta'ala weil Allah subhanahu wa ta'ala mich schützt, wenn ich ihn um Hilfe bitte und wenn ich auf ihn vertraue, subhanahu wa ta'ala. Aber Vertrauen heißt auch, dass man die Mittel ausschöpft. Nicht, dass man sagt, ja, ich vertraue auf Allah, und da macht man Sünden und so weiter. Und hier in diesem Gebet, passt auf, ja, der sucht Zuflucht, der sucht Schutz bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dass er in die Irre geht oder dass er selber sich verirrt, dass er Unrecht tut oder anderen ihn Unrecht tun, dass er, jeder der von uns dies mit Gebet sagt, dass er Fehler begeht oder dass er jemanden sozusagen stachelt, damit die andere Person Fehler macht, dass man etwas aus Unwissenheit tut oder dass er dabei jemanden unterstützt, der in Unwissenheit effekt was tut. Und das ist sehr wichtig. Dann kommt das andere Hadith, das ist das gleiche ungefähr. Anas radiallahu alayhi sagte, der Prophet Muhammad sallam sagte: Wer sagt, wenn man das beim Haus verlassen ist, Bismillah tawakkaltu Allah. Im Namen Allahs, ich vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hier sagt er, passt auf jetzt, wala hawla wala quwwata illa billah ist wichtig zu verstehen. Und es gibt keine Macht noch Kraft außer bei Allah. Naja, ungefähr ist es in Ordnung. Das bedeutet, la hawla wala quwwa, du kannst dich nicht bewegen, du hast keine Kraft, du kannst nichts machen, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala das erlaubt und dass Allah subhanahu wa ta'ala dir Kraft verleiht, subhanahu wa ta'ala. Sonst kannst du nichts tun. Wenn man sowas sagt, dem wird geantwortet, Allah wird dich recht leiten, dich schützen und vor dem Bösen bewahren und der Satan wird ihn meiden. Subhanallah. Allah wird dich recht leiten. Allah wird dich schützen, Allah wird dich von Bösen bewahren und kein Shaitan kann dir nachkommen. In einer anderen Version bei Abu Dawud, ein Shaitan spricht zu dem anderen. Ich sage ihm, was kannst du mit einem Mann anfangen, der rechtgeleitet ist, der bewahrt wird und der geschützt ist? Was kannst du ihm machen? Du kannst ihm nichts tun. Das barakallahu fikum. Mit Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala werden wir den Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Wal hadith al-akhir fi hadha al-bab. Wa'an Anas radiyallahu anhu qal kana akhawani ala ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشك المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم يحترف أي يكتسب ويتسبب فنحن نرزق بضعفائنا. واحد كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتعلم، هذا لا يعني أنه ما يتسبب أيضا، ولكن الآخر يعني يحترف أكثر ويتسبب أكثر ويبحث عن عمل وكذا وهذه الأمور. أما الآخر فكان يذهب ويطلب، يعني يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالآخر قال شوف يا رسول الله يعني ما يفعل كثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك ترزق به بأخيك. لذلك نحن في ديننا أنت قد ترزق، يعني قد تنصر بالفقير والضعيف وترزق بالضعيف، ترزق له إذا عنته وإذا ساعدته. فنسأل الله أن يثبتنا ويجعلنا من المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. أنس erzählte zur Zeit des Propheten صلى الله عليه وسلم lebten zwei Brüder, von denen einer stets zum Propheten zu gehen pflegte, während der andere sich um den Lebensunterhalt der beiden kümmerte. Eines Tages beklagte sich der Letztere beim Propheten darüber. Der Prophet sagte, ist es doch auch möglich, dass du seinetwegen Versorgung findest. Also einer sucht nach Wissen und der bringt seinem Bruder Wissen bei, und der andere, der kümmert sich um Lebensunterhalt und um Arbeit und so weiter. Das heißt nicht, der andere auch, der macht gar nicht, ja? Doch, aber der macht nicht wie der andere, der arbeitet. Der Prophet, derjenige, der arbeitet, ging zu ihm, der hat ihm gesagt, oh Prophet, schau mal, was ist mit ihm? Der Prophet sagte, vielleicht bekommst du deinen Lebensunterhalt durch ihn. Das heißt, wenn du arm bist, aber wenn du Gutes tust, und du hast jemanden, der dir hilft, inshallah bekommt er sein Rizq durch dich. Und der Prophet sagte, إِنَّمَا تُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ أَوْ تُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ. Das wird, ihr bekommt den Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala durch diese armen Leute oder durch die schwachen Leute. Oder auch, ihr könnt euren Lebensunterhalt um ihretwegen von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, die Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Wir müssen auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen, und Vertrauen bedeutet auch unter anderem, dass wir wissen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns unser Rizq gibt, dann werden wir das bekommen. Und es kann sein, dass du gut bei jemandem macht und deswegen oder um seinetwegen wird deine Versorgung vermehrt durch die andere Person. Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Wir wissen das nicht. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم بارك الله فيكم haben wir 7 Kapitel von Riyad al-Salihin zu Ende geführt und wir fangen das nächste Mal mit Babu al-Istiqama. Das nächste Mal fangen wir inshallah mit Babu al-Istiqama. Das bedeutet, hier sagt man nochmal Aufrichtigkeit. Ich meine, wir haben jetzt vielleicht 3 oder 4 Mal Aufrichtigkeit genommen. Istiqama, das kommt vom geraden Weg. Das bedeutet Befestigung oder Festigung auf dem richtigen, geraden Weg. Das ist ein Istiqama. Das war eine Aufrichtigkeit, hat man zu Nia Aufrichtigkeit gesagt. Aufrichtigkeit hat zu Sodok Aufrichtigkeit gesagt. Ich meine, alles ist Aufrichtigkeit. Aber das ist die deutsche Sprache, aber das ist anders. طيب إذا المرة القادمة نبدأ بباب الاستقامة ها طبعا باب الاستقامة ما فيها حديث كثير ترى دي نيكستن كابيتل es gibt nicht so viele Hadithe was wir behandeln werden إن شاء الله خيرا باب الاستقامة ان شاء الله بارك الله فيكم عندكم سؤال تفضلوا ما في خلونا ننتهي مشان تروحوا على البيت ولا اخيرا خير البر عاجله اللهم بارك Habt ihr Fragen? Viel Asile? Mafi? Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.